السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، meine geehrten Brüder und Schwestern, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: إن الشيطان لكم عدو مبين فخذوه عدوا. Der Shaitan ist euch ein offenkundiger Feind, so nimmt ihn zum Feind. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gezeigt und offenbart, dass wir Feinde haben. Und einer von ihnen ist Iblis. Ist Iblis der Shaitan. Al-Shaytan ist abgeleitet von Shafana, was bedeutet, dass jemand weit entfernt ist von der Wahrheit und von dem Befehlen Allah subhanahu wa ta'ala. Auch sagt man, abgeleitet von Shata, was bedeutet verdorben, verbrannt, umgekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Inna al-Shaytana lakum aduwwun mubin. Der Shaitan ist euch ein Feind. Der Shaitan ist ein Name von Iblis. Und Iblis, es wird abgeleitet im Arabischen von Ablasa. Er wurde so genannt, weil er weit von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala entfernt ist. Er wird die Barmherzigkeit Allahs nie mehr erreichen. Und die Geschichte mit Shaitan begann schon mit unserem Vater Adam alayhi salatu wassalam. Shaitan war nicht immer Shaitan, sondern Shaitan ist durch seine Hochmut und seine Arroganz, sein Kibbel, ist er in diese Stufe gekommen, in der er heute ist. Wenn wir Shaitan erwähnen, dann sagen wir nicht Rahimahullah, sondern wir sagen La'anahullah. Und wenn wir den Shaitan erwähnen, dann wissen wir, wo sein Platz ist. Und wir wissen auch, wo der Platz derjenigen ist, die ihm folgen. Nämlich die Hölle. Die Hölle, wa iyadu billah. Möge Allah mich und euch davor bewahren. Und als Shaitan nicht akzeptieren kann oder konnte, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas Besonderes mit unserem Vater Adam alayhi salatu wassalam vorhatte, bekam er Kibbel. Bekam er Hochmut. Es gibt eine Überlieferung, wo gesagt worden ist, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salatu wassalam erschaffen hat, ihr wisst, er wurde aus Erde erschaffen. Und Ton, sagt Allah azza wa jalla. Weil wenn du Erde formst, dann wird das Ton, wenn es etwas härter wird. Und er war gelegen, Adam alayhi salam, und er hatte keine Seele. Da kam Iblis und ging von seinem Mund durch sein After durch. Er hat gesagt: Was ist das? Was ist dieses Wesen? Was hat Allah damit vor? Und er hatte schon in der Seele was? Er hatte in der Seele dass wenn Allah befiehlt, dass man ihn gehorcht, er wird ihm nicht gehorchen. Und damit ihr versteht, dass Iblis eine Stellung hatte, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm zu einem Kopf gemacht von den Engeln. Allah hat ihm erlaubt, im Himmel zu beten, auf der Erde zu beten. Er war beauftragt mit den Schätzen des Paradieses. Er kannte das Paradies. Stell dir mal diesen Verlust vor. Und er konnte auf die Erde und konnte in Al-Jannah. Bis dann die Prüfung kam, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah Azza wa Jal hat gesagt, und wir sagten, yani Allah sagt, als wir zu den Engeln sagten, werft euch nieder vor Adam, nicht im Sinne von Ibadah zur Begrüßung, manche Ulama haben gesagt, in Richtung Adam, aber das, daraus soll man nicht verstehen, dass Adam angebetet worden ist. Auf jeden Fall sagt Allah subhanahu wa ta'ala, als wir zu den Engeln sagten, werft euch nieder vor Adam, fasajadu. Schaut mal, dieser Verb, fasajadu. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sofort haben sie umgesetzt, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen hat. Ohne zu zögern. Allah gibt den Befehl, sofort führen sie aus. Sie fragen nicht, warum und wieso. Illa Iblis. Außer Iblis. Aber er wollte nicht. Was takbar, er ist hochmütig. Verkehrer min al-Kafirin. Und durch seinen Hochmut und seine Ablehnung wurde er Kafir in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch ein Beweis, dass man Kafir sein kann, auch wenn man die Engel sieht, auch wenn man im Al-Jannah war. Aber seine Ungehorsamkeit und sein Hochmut hat ihn dazu geführt, dass er zu den Kuffar wurde, wa'iyadu billah. Dann, nicht nur, hat das Iblis gereicht? Nein, Iblis hat sich Adam und Hawa zu Feinden genommen. Noch dazu, nicht nur Adam und Hawa, sondern die Nachkommenschaft von Adam. Und bis zu dem jüngsten Tag, Brüder und Schwestern, bis zu dem jüngsten Tag, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, ihr habt einen Feind. Seid vorsichtig. Er will euch in das größte Verderben bringen, was man nur einen bringen kann. Deswegen, stellt euch mal vor, hier würde jemand sein, und er würde sagen, Brüder, die Kuffar sind da draußen. Sie sind bewaffnet. Sie planen, sie wollen euch töten. Würdest du schlafen und sagen, Achi, Barakallahu fiqh, ich hab's gehört, oder würdest du gar nicht hinhören, sondern du würdest dich vorbereiten. Und du würdest in Sicherheit gehen. Und du würdest auch alle Mittel nutzen, um dem Feind entgegenzukommen. Allah nennt uns Iblis. Iblis ist euch ein Feind. Und Iblis sagte zu Allah subhanahu wa ta'ala, gewähre mir Aufschub bis zum jüngsten Tag. Allah gewährte ihm, nicht aus Ehrung für ihn und nicht, weil er etwas Besonderes war. Allah nahm seine Bittgebete an. Allah hat Iblis aus einem bestimmten Grund irregeleitet. Wir sagen nicht, er ist irregegangen, wir sagen, Allah hat ihn irregeleitet aufgrund der Weisheit von Allah. Weil wir sagen, Allah leitet irre und Allah leitet recht. Aus seiner Gerechtigkeit und aus der Weisheit. Iblis ist eine Schöpfung Allahs. Und dieser Iblis, Allah Azza wa Jal, hat ihn uns zur Prüfung gemacht. Und hat uns vor ihm gewarnt. Und wer ihm folgt und als Kafir stirbt, wird in die Hölle gehen. Iblis, als Allah sein Bittgebet angenommen hat, was hat er gesagt? Ich werde sie irreleiten. Ich werde von rechts, von links, von vorne und hinten kommen. Aber nicht von oben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer dir folgt, wird mit dir in der Hölle sein. Was bedeutet, er wird von rechts, von links, von vorne und hinten kommen? Die Sahaba radiallahu anhu, einer von ihnen sagte, das bedeutet, er kommt dir mit Dunya. Er kommt dir mit Dunya. Er macht dir die Dunya schön. Er kommt dir mit Sünden. Er zeigt dir die Sünden schön. Er kommt dir mit Bid'a, mit Religion. Er kommt dir mit Zweifeln in Bezug auf die Akhira. Er kommt dir mit Dunya und sagt, komm, es reicht schon, wenn du gerade noch beten kannst. Deine 5 Gebete, du bist in Al-Jannah. Schau mal, der so und so, der betet überhaupt nicht. Er sagt dir, rasier dein Bart. Kürz nicht deine Hose. Er geht so weit, dass er sagt, verkauf deine Religion für die Dunya. Allah wird dir schon verzeihen. Du wirst schon Tauba machen. Wer lässt dich wissen, dass wenn du in diesem Moment Kufr machst, dass nicht Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Moment bestimmt hat, dass deine Seele austritt. Warum erwähne ich diese Sache? Ich erwähne sie, weil wir leider heute sehen, dass es viele Shayatin gibt. Ein Shaytan ist nicht nur Iblis, ich meine, ist nicht nur ein Djinn, sondern ist auch ein Mensch. Ein Shaytan ist jeder, der dich von Allahs Weg wegbringen möchte. Der zu dir sagt, übertreib nicht, was lässt du dein Bart wachsen? Du bist ein Terrorist, du bist ein Salafist. Das sind alle Shayatin. Und von ihnen, Leute, die behaupten, Muslime zu sein, das sind die sogenannten Murtadin im Mantel des Islams. Wie einige Vögel, die zum Kufr rufen und sagen, arbeite mit den Kuffar gegen die Muslime. Es ist nur eine Sünde. Und die Shayatin gehen noch weiter, weil der Shaytan kommt nicht gleich und sagt, Kufr, werde Kafir. Nein, er geht erstmal ein paar Schritte. Er hat seine Soldaten, die dazu rufen, Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam zu sein. Bis du zu einem Kafir wirst. Und heute sagt man, es ist von einer guten Tat, dass man die Muslime spioniert und dass man mit den Kuffar gegen die Muslime arbeitet. Weil du willst ja die Muslime schützen. Sie bauen auf Kufr und wollen etwas erreichen, was sie von Regeln rufen. Das wäre etwas Gutes. Brüder, was auf Kufr gebaut ist, ist Kufr. Und Kufr führt nicht zum Khair. Kufr führt nicht zum Khair. Ma bunya ala al-fasid fa huwa fasid. Was auf dem Schlechten gebaut ist, ist schlecht. Und sie rufen dazu, dass man mit den Kuffar gegen die Muslime arbeitet und sagt, das sind Khawarij. Das sind Irregeleitete. Oh, ihr Muslime, die wollen euch Schlechtes. Er will Schlechtes. Was hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht? Was haben die Sahaba radiallahu anhum uns beigebracht? Sie haben uns beigebracht, festzuhalten am Buch Allahs. Und was befiehlt das Buch Allahs? Die Gehorsamkeit gegen Allah, gegenüber Allah und seinen Gesandten. Und alle Gelehrten sind sich einig, dass jemand, wenn er nur in einer halben Sekunde die Kuffar gegen die Muslime unterstützt, dass er Kafir wird. Ob es einer von den Khawarij ist oder nicht. Wenn die Khawarij dich angreifen, sie kommen mit den Schwertern und den Waffen gegen dich. Und du kämpfst gegen sie und sie laufen weg, ist es dir nicht erlaubt, sie zu jagen und sie zu töten. Das sagen alle Gelehrten. Und wie ist es dann, wenn sie kommen und dich bekämpfen? Darfst du einen Kafir als Unterstützer nehmen? Na wallahi. Schauen wir an, was unter Muawiyah und Ali radiallahu anhum passiert ist. Ali und Muawiyah radiallahu anhum haben sich bekämpft. Ihr kennt die Geschichte. Dann kam ein Kafir zu Muawiyah und sagte, komm, ich unterstütze dich gegen Ali radiallahu anhu. Er sagt, ich und Ali kommen, um dich Kafir zu bekämpfen. Weil die Sahaba radiallahu anhu gesehen haben, okay, es gab Streit, aber wir werden niemals einen Bruder ausliefern. Wir werden niemals einen Bruder bekämpfen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim ist der Bruder des Muslim. Er erniedrigt ihn nicht und liefert ihn nicht aus. Er erniedrigt ihn nicht und liefert ihn nicht aus. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, nimmt nicht die Kuffar anstatt der Mu'minin zu Verbündeten. Wer das nimmt, wer das macht, so hat er mit Allah nichts gemeinsam. Wisst ihr, was es bedeutet? Mit Allah nichts gemeinsam? Al-Megillaten, ihr könnt nachschauen, Tafsir al-Tabari, Ibn Kathir, al-Baghawi, al-Sa'di und andere, die sagen, er ist Kafir. Und egal, welche Absicht dahinter steht, es kann nicht gut sein, dass du gegen deine Brüder mit den Kuffar zusammenarbeitest. Kann nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass man sein Wohl vor dem Wohl der Muslime stellt. Du bist sowieso in einer Lage, du kannst dich nicht retten. Warum machst du es den Muslimen noch schwer? Warum ziehst du sie in den Kufr? Oder willst sie in den Kufr ziehen und in die Schwierigkeiten? Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tattakhidu al-Yahuda wal-Nasara awliya. O ihr, die glaubt, nimmt nicht die Juden und die Christen zu awliya, zu Verbündeten. Und wer das tut, sagt Allah, فَهُوَ مِنْهُمْ. Er ist von ihnen, يعني من ملتهم, von ihrer Milla. Jemand, der nimmt den Juden gegen den Muslim, er ist ein Jude. Jemand nimmt den Christ gegen den Muslim, er arbeitet mit ihm, er ist ein Christ. Jemand kommt, er ist Feueranbeter. Du unterstützt ihn gegen einen Muslim, du bist ein Feueranbeter. Kommt ein Kuhanbeter, unterstützt du ihn gegen den Muslim, bist du ein Kuhanbeter. Alle Gelehrten sind sich einig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Allah leitet nicht das Volk der Ungerechten recht. Die Sache ist deutlich. Auch die Geschichte mit Hafid. Als er diesen Brief geschrieben hat, was war die Antwort von Umar? Umar sagte, lass mich seinen Nacken abschlagen. Er ist Murtad geworden, der Heuchler. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragte den Gefährten, warum hast du das gemacht? Was war die Antwort? Damit ihr versteht, wie die Sahaba diese Urteile gesehen haben. Er sagt, ich habe es nicht aus Abtrünnigkeit begangen. Und ich weiß, dass Allah seinen Gesandten unterstützen wird. Dieser Brief ist nur ein Brief, der keinen Nutzen und keinen Schaden für dich hat. Die haben es als Rinder gesehen. Als Rinder, egal ob es nur ein halber Buchstabe war, gegen die Muslime als Kafir geworden. Ja, und das ist kein Beweis dafür, dass man mit den Kuffar gegen die Muslime arbeitet. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Und die Shayatin rufen dazu auf. Die Shayatin rufen zu diesem Kuffar auf. Jeder, der dazu aufruft, ist ein Kafir wie sie. Daher lasst euch nicht täuschen. Wallahi, lasst euch nicht täuschen. Das Beste, was du tun kannst, ist, dich rauszuhalten von diesen Angelegenheiten. Und wenn man zu dir sagt, ist es erlaubt mit den Kuffar gegen die Muslime, sagst du, es ist verboten, es ist Kuffar, mach das nicht. Auch wenn du diesen Muslim hast, auch wenn du ihn siehst als von einer von den Khawarij, es ist dir nicht erlaubt, einen Muslim auszuliefern. Es ist dir nicht erlaubt, einem Muslim zu schaden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Und möge Allah unsere Füße, nachdem er sie recht geleitet hat, nicht wieder abschweifen lassen. Ya Rabbil Alamin. Ich sage das und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Bittet auch ihr ihn um Vergebung. Denn er ist der Allvergebende, der Allbarmherzige. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من بعث رحمة وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ich möchte, dass dieses Urteil in unseren Köpfen und Herzen eingepflanzt wird und dass wir mit solchen Murtadin keine Freundschaft schließen. Jeder, der gegen einen Muslim ist, egal in welcher Ort der Welt er ist, er ist ein Gegner von uns. Er ist ein Gegner von uns. Er ist kein Bruder. Allah sagt, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Die Mu'minin sind nur Brüder. Was Mu'minin? Mu'minin nicht im Sinne, ich glaube, sondern ich habe es wirklich im Herz und ich praktiziere es. Das sind die Mu'minin. Allah nennt die Mu'minin einer des anderen Verbündeten. Sie gebieten das Gute und verbieten das Schlechte. Und an allererster Stelle, sie verbieten den Schirk und den Kufr und gebieten den Tauhid. Al-Wala wal-Bara in Tat und Aussage. Ich weiß, dass wir viele Murtadin unter uns haben. Und ich weiß, dass wir viele Verräter haben. Und ich weiß, dass die Kuffar arbeiten. Ich weiß. Trotz dessen ist es verpflichtet, dass man diese Wahrheit sagt. Muss. Du kannst nicht sagen, ich schütze mich, ich will nicht, wie so ein Hase. Sei ein Mann, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, La tahinu wa la tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Werdet nicht schwach, es Sa'di sagt, mit eurem Körper, wa la tahzanu, und traurig mit eurem Herzen. Ihr werdet die Oberhand haben, ihr werdet die Oberhand haben, wenn ihr Mu'minin seid. Wenn ihr richtige Mu'minin seid, werdet ihr die Oberhand haben. Wenn wir wirklich den Iman und Allah subhanahu wa ta'ala's Buch verinnerlicht haben, dann werden wir zusammenkommen und uns nicht lieben nur für Dunya und uns nur kennen, wenn wir einen Nutzen haben. Das ist keine Liebe. Die Sahaba radiallahu anhum sagen, die Liebe, die für Dunya ist, wird Feindschaft in der Akhira sein. Es gibt nur eine Brüderlichkeit im Iman. Das ist ein Muslim, ein Muwahhid, der einen anderen Muslim, einen Muwahhid, liebt und mit ihm Freundschaft schließt. Genauso wie die Schwester mit der Schwester. Es gibt nicht irgendeinen Kafir, irgendeinen Jude, irgendeinen Christen und seinesgleichen, der kommt und sagt, wir sind Brüder, unsere Religionen sind gleich. Nein, Wallahi, unsere Religionen sind nicht gleich und wir sind auch keine Brüder. Du bist Kafir, ich bin Muslim. Du bist Muschrik, ich bin Muwahhid, Alhamdulillah. Das muss in unsere Herzen fest eingeschweißt werden. Möge Allah es so sein lassen. Brüder, seid nicht traurig, wenn der Islam bekämpft wird. Einer der Gelehrten sagte, Wallahi, wir sind nicht traurig. Wir haben keine Angst, dass der Islam zerstört wird. Allah wird den Islam nicht zerstören lassen, sondern wir wollen die Wege schließen und die Wege kaputt machen, die dazu führen, dass die Leute nicht zur Wahrheit kommen. Allah sagt, إِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. Und wenn ihr Allah hilft, dann hilft er euch und er befestigt eure Füße. Weißt du, was es bedeutet, Allah zu helfen? Braucht Allah meine Hilfe und deine? Nein. Brauchen wir Allahs Hilfe? Ja, Wallahi, in jedem Atemzug und kleinste Bewegung. Und jedes Blut, jeder Bluttropfen, der durch unser Körper geht, jeder Herzschlag, den wir benötigen, wir brauchen ihn alles, in Dunya und in Din. Allah sagt, in tansurullah yansurkum. Wenn ihr Allah hilft, hilft er euch. Wie kannst du Allah helfen? Die Gelehrten des Tafsir sagen, indem du Allahs Religion nach vorne bringst, indem du den Gesandten unterstützt, indem du die Mu'minin unterstützt, indem du die Feinde Allahs nicht zu Freunden nimmst und gegen sie antwortest. Allah wird euch helfen und die Gelehrten sagen sogar, wie den Tabari überliefert, Allah wird euch unterstützen. Denn es ist Recht, das Recht eines Muslims, wenn er Allahs Sachen hilft, dass Allah ihm jetzt Recht helfen wird. Und dann, wenn die Feinde Allahs gegen dich arbeiten und dich angreifen, auch wenn sie viele sind, sagen die Gelehrten, Allah Azza wa Jal wird dir helfen gegen diese Feinde. Wie viel, wenn ihr betrachtet im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie viele kleine Gruppen gab es schon, die gegen große gewonnen haben. Wo war der Grund? Was war der Grund? Wir müssen nach den Gründen suchen. Sie haben Iman, sie haben gelebt für die Akhira. Das ist die Sache. Allah wird uns helfen und er wird unsere Füße befestigen. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Gelehrten sagen, befestigen am Iman. In der Zeit, wo die Feinde Allahs auf dich kommen, die Prüfungen, dass dein Fuß nicht vom geraden Weg, vom Islam sozusagen abweicht. Wer braucht das nicht? Wallahi, wir brauchen das alle. Und wir müssen endlich aufwachen und zusammenkommen und uns für Allah lieben und nicht für jede Kleinigkeit uns sozusagen hassen und gar nicht mehr miteinander zu tun haben. Wir müssen uns erstens für Allah lieben. Das heißt, das schließt aus, dass wir uns für die Dunya und für eigene Zwecke lieben. Zweitens, wir müssen zusammenkommen und müssen uns gegenseitig verzeihen. Drittens, unsere Basis ist nicht, sagte Fulan und sagt Fulan, sondern unsere Basis ist, Allah sagt, sein Gesandter sagt und die Sahaba. Und wer ihnen widerspricht, la kirama, wir achten nicht darauf, sondern Allah sagt, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Wenn sie glauben wie ihr, wer ihr, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam und die Sahaba. Sahaba, dann sind sie recht geleitet. Hast du diesen Maßstab, dann bist du recht geleitet. Aber du musst, handelst du danach, bist du recht geleitet. Allah sagt, und wenn sie sich abkehren, dann sind sie in einer Spaltung. Der gesamte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith von Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat einen Strich gemacht. Ein Strich. Und sagte, das ist der gerade Weg Allahs. Und neben ihm Striche und da ist ein Scheitan, der zu seiner Falschheit aufruft. Imam al-Barbahari, rahimahullah, sagt in Sharh al-Sunnah, jeder, der zu einer Falschheit ruft, ist ein kranker Scheitan. Ist ein Scheitan, ein kranker Scheitan. Das heißt, wir müssen zurückkehren. Zu was? Imam Malik sagt, diese Umma wird nicht zum Erfolg kommen, bis sie das praktiziert, was die Ersten praktiziert haben. Bis sie nicht zu dem zurückkehren, auf dem die Ersten waren. Brüder, wir kennen den Weg. Wir müssen ihn nur einschlagen. Alayhi salatu wassalam sagte, die Nationen werden gegen euch sich versammeln. Sie werden wie wilde Hunde auf euch gehen. Der Gesandte Allahs warnt uns durch die Offenbarung Allahs subhanahu wa ta'ala. Sie werden auf euch losgehen wie wilde Hunde. Wir merken es schon. Wir merken es schon. Wenn einer das nicht merkt, dann sage ich zu ihm, wach auf, wasch dein Gesicht. Und irgendwas stimmt nicht an deiner Religion. Irgendwas passt nicht an deiner Religion. Sie vereinen sich schon und sie werden noch schlimmer werden. Sagt der Gesandte Allahs, sagt nicht ich. Und sie werden auf euch wie wilde Hunde gehen, sagt alayhi salatu wassalam. Dann haben die Sahaba gefragt, die sich Sorgen um die Religion und die Umma machen. Was viele Leute gar nicht stellen. Sie sagen, nein, ich verstecke mich zu Hause und es reicht, wenn ich bete, ich will keine Probleme und so weiter. Wir sind Löwen und keine Hasen. Die Sahaba sagen, ist es aufgrund unserer geringen Anzahl, weil sie viele sind und wir wenig? Schau mal, alayhi salatu wassalam sagt, ihr werdet viel mehr sein. Aber eure Kraft, ihr seid so schwach wie der Schaum des Meeres. Was kann der Schaum des Meeres schon ausrichten, Brüder? Dann kommt das Problem. Sagt alayhi salatu wassalam, Allah wird in eure Herzen al-Wahm tun und wird die Angst der Feinde Allahs gegen euch entziehen. Dann fragten die Sahaba radiallahu an, was ist Al-Wahm? Er sagte, die Liebe zur Dunya und der Hass zum Tod. Das ist doch der Grund, warum wir nicht zusammenkommen, weil wir die Dunya lieben. Jeder interessiert sich für sich meistens. Meistens, die meisten sind nur mit sich beschäftigt und ihre Familie und ihren Sorgen. Die meisten interessieren sich nicht, wie es der Umma geht. Meisten interessiert mich. Wir rufen Allahu Akbar, wir rufen auf, dass man die Geschwister unterstützt. Geschwister werden hingerichtet. Und wir können sie unterstützen mit ein bisschen, ein paar Euros, die keinen Schaden ist, halt ein Döner weniger. Wallahi, keiner meldet sich. Achi, keiner meldet sich. Er hat Angst, einen Brief zu schreiben. Er ist eine Maus geworden, Achi. Er hat Angst, einen Brief zu schreiben. Aber er wird nach der Hilfe rufen, wenn er in diesem Zustand ist. Und dann wird er sehen, wie es ist, alleine gelassen zu werden. Der Gesandte Allah